Zukunftsvorhersage nur eine Kunst der Vermutung. Futurologen leiden darunter, dass selbst die Gegenwart nicht exakt erfasst werden kann. Dennoch führen sie in ihren Szenarios abwechselnd Paradies und Weltuntergang vor Augen. Das Instrumentarium der Prognostik ist perfekter als je zuvor. Aber das sich beschleunigende Tempo der Entwicklung und die Verflechtung der Probleme führen dazu, dass heute über die Zukunft weit weniger Verlässliches ausgesagt werden kann als in jeder Generation vor uns. Hören Sie jetzt die Sendung Moderne Orakel von Helmut Svoboda. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir sind daran gewöhnt, diese drei Zeitabschnitte zu unterscheiden. Aber gibt es die Gegenwart der Umgangssprache überhaupt? Was immer wir beabsichtigen, planen, in die Wege leiten, projektieren oder vorbereiten, es ist zukunftsorientiert. Und zwar nicht etwa willkürlich, sondern notwendigerweise und unvermeidlich. Denn alles, was nicht bereits der Vergangenheit angehört, ist Angelegenheit der Zukunft. Die Gegenwart ist tatsächlich nur ein Sekundenbruchteil, jener rasch verblühte Augenblick, der im fließenden Lauf der Zeit die Vergangenheit von der Zukunft trennt. Wenn wir dennoch von der Gegenwart sprechen, so eher aus Bequemlichkeit oder Nachlässigkeit. Wir greifen dabei gewissermaßen nach Belieben und eigenem Ermessen ein Stückchen von der jüngsten Vergangenheit und von der unmittelbar bevorstehenden Zukunft heraus und nennen dieses Konglomerat aus kürzlich Gewesenem und demnächst Erwarteten kühn die Gegenwart. Für die jüngste Vergangenheit mag diese nachlässige Sprechweise noch eine gewisse Berechtigung haben, denn diese jüngste Vergangenheit ist uns noch gegenwärtig. Das zuletzt Erlebte ist noch präsent. Was die Zukunft betrifft, so gilt sie insofern als Teil der Gegenwart, als man von ihr annimmt, sie werde sich von der jüngsten Vergangenheit nicht unterscheiden. So ist also die Gegenwart eigentlich ein Fantasieland des noch gut Erinnerten und des sicher Erwarteten. Was aber kann man sicher erwarten? Dass morgen die Sonne aufgeht? Gewiss. Dass wir selbst morgen aufstehen werden? Nahezu gewiss, aber doch nicht völlig. Und je weiter wir über das Morgen hinaus ins Übermorgen, ins nächste Jahr, ins nächste Jahrzehnt oder gar ins nächste Jahrhundert zu sehen versuchen, umso ungewisser, unklarer und zweifelhafter wird dieses Kommende, dieses Künftige. Da wir nun alle unsere Entschlüsse und Entscheidungen für die Zukunft treffen, ist es wünschenswert, über diese Zukunft möglichst viel zu wissen, um rationale Entscheidungen treffen zu können. Und wenn es schon nicht möglich sein sollte, über die Zukunft etwas Genaues zuverlässig zu erfahren, dann ist es doch wünschenswert, zumindest eine gewisse Orientierungshilfe zu finden, um das Wahrscheinlichere von minder Wahrscheinlichem trennen zu können. Der Wunsch, in die Zukunft blicken zu können, ist also keineswegs nur ein verwegenes Denkspiel von Phantasten oder das Ziel mystischer Meditation, sondern diesem Wunsch liegen höchst reale Vorstellungen zugrunde. Je vernünftiger und zielbewusster einer handeln will, umso notwendiger ist es für ihn, den Rahmen zu kennen, in dem sich seine Entscheidungen auswirken sollen. Die moderne Diskussion über Futurologie und Zukunftsforschung erweckt zuweilen den Eindruck, als handele es sich dabei um eine völlig neuartige Beschäftigung, als habe die Wissenschaft einen neuen Tätigkeitsbereich gefunden. Das ist aber nur sehr beschränkt richtig. Wahr ist vielmehr, was Charles de Houghton in seiner Studie And Now the Future gesagt hat. Seit der Verstand des Menschen erwachte, hat er stets und überall Interesse an der Zukunft bekundet. Er ist sich des Zeitablaufs bewusst, er hat ein Gedächtnis und er weiß, dass er sich eines Tages an das erinnern wird, was er vorerst noch erfahren muss. Aber die Art und die Intensität dieses Interesses an der Zukunft waren im Laufe der Geschichte unterschiedlich. Sie hingen unter anderem von der Vorstellung ab, die man sich vom Menschen als einem entscheidungsfähigen Individuum machte. Hier ist die erste und entscheidend wichtige geistige Wasserscheide, nämlich die Frage der Vorherbestimmung. In ihrer extremsten Ausprägung verkündet die Lehre von der Determination nicht mehr und nicht weniger als die totale Vorbestimmung alles Künftigen. Was immer ich oder sonst jemand tun oder lassen mag, dieses Tun oder Lassen war schon vorherbestimmt. Wir alle sind demzufolge Marionetten im Theater einer höheren Macht. Ein solcher Determinismus muss nicht notwendigerweise religiös geprägt sein, wie etwa die Lehre vom unabwendbaren, weil gottgegebenen Kismet. Auch ein rein naturwissenschaftlicher Determinismus ist prinzipiell denkbar. Und er hat in einer Überlegung des französischen Astronomen und Mathematikers Pierre-Simeon Laplace schon vor nahezu zwei Jahrhunderten eine große Rolle gespielt. Es könnte, so meinte Laplace, einen Esprit supérieur geben. In moderner Terminologie etwa einen Supercomputer, der, gespeist mit dem Wissen um den gegenwärtigen Standort aller Atome und mit den Gesetzen ihrer Bewegung, für jeden künftigen Zeitpunkt ihren Standort bestimmen könnte. Wir müssen keine Zeit dafür aufwenden, dieses Gedankenspiel zu widerlegen. Aber wir müssen eines mit allem Nachdruck festhalten. Wenn, und nur wenn es eine von wem auch immer vorherbestimmte Zukunft gibt, ist es grundsätzlich möglich, von ihr Kenntnis zu erlangen. Sei es durch mystische Kontaktaufnahme mit den Göttern, die diesen Weltenplan festgelegt haben, sei es durch die genaue Kenntnis aller Naturgesetze, die zu einer unwiderruflich feststehenden Zukunft hinführen. Der Determinismus besagt, dass kein Spatz vom Dach fällt, ohne dass es ihm vorherbestimmt war. Und dass Ödipus unvermeidlich Vatermord und Blutschande begehen muss. Will man diese Zukunft kennenlernen, dann bietet sich letztlich nur der magisch-mythische Weg an. Geht man hingegen von der Überzeugung aus, dass das Weltgeschehen im Großen wie im Kleinen von einem vielfältig verknüpften Zusammenwirken von persönlichen Entscheidungen, Sachzwängen, Zufällen und Naturgesetzlichkeiten abhängt, und diese Überzeugung bestimmt heute weitgehend unser Denken, dann kann es keine vorherbestimmte Zukunft und daher auch keine Zukunftswissenschaft im engsten Sinne des Wortes geben. Selbst manche Zukunftsforscher haben sich daher an dem Wort Zukunftswissenschaft gestoßen, und einer von ihnen, Bertrand de Jouvenel, dessen nunmehr über 15 Jahre altes Werk »Die Kunst der Vorausschau« noch immer zum lesbarsten und lesenswertesten auf dem Gebiet der Zukunftsschau zählt, hat zum Wissenschaftsanspruch der Futurologie recht kritisch Stellung genommen. Die Kraft des Ausdrucks Voraussage ist suggestiv und es besteht die Gefahr eines Missverständnisses. Das Wort beinhaltet scheinbar ein endgültiges Verdikt. So ärgerlich es für den Zukunftsforscher sein mag, wenn seine Arbeiten nicht ernst genommen werden, nicht die Skepsis, vielmehr die Gläubigkeit sollte er fürchten. Zu allen Zeiten hat es den Menschen zu den Wahrsagern gedrängt. Und seitdem diese den Status von Gelehrten haben und ihre Aussagen darüber hinaus noch mit Zahlen versehen, wird es an Kunden nicht fehlen, die meinen, die Wissenschaft habe gesprochen. Um diese Illusion auszuschalten, lehne ich den Begriff Futurologie ab. Denn er ließe den Gedanken zu, dass die Früchte dieser vorausschauenden Tätigkeit wissenschaftliche Ergebnisse seien, was sie nicht sein können. Die Zukunftswissenschaft kann keine Wissenschaft im üblichen Sinne des Wortes sein, weil Wissen nur über Tatsachen und Nachweisbares gesammelt werden kann. Die Zukunft aber durch Vermutungen und Ungewissheiten gekennzeichnet ist. Zukunftsforschung ist eine unverbindlichere Formulierung, denn in ihr wird lediglich ausgedrückt, dass man mit wissenschaftlichem Ernst Probleme und Fragen als gewissenhafter und möglichst objektiver Forscher untersuchen will. Wieso ist aber gerade unsere Zeit schier überflutet mit Zukunftsstudien, futurologischen Arbeiten und auch Debatten über Wert und Unwert der Zukunftsforschung? Der wichtigste Grund ist wohl der, dass wir in einem Zeitalter der raschen technischen Veränderung leben. Jahrtausende hindurch durfte man von der Voraussetzung ausgehen, dass der äußere Rahmen allen Geschehens weitgehend unverändert bleiben würde. Die Zukunftsschau konnte sich auf persönlichkeitsbezogene Prognosen und Horoskope beschränken. Darüber hinaus mochte man allenfalls noch aus astronomischen Studien Sonnenfinsternisse, aus langfristigen Wetterbeobachtungen Bauernregeln und aus Bibelstudien den Weltuntergang ableiten. Dasjenige aber, das heute den Kernpunkt der Zukunftsforschung bildet, nämlich die Wirtschaftsprognostik und die technische Folgeabschätzung von Neuerungen, konnte es nicht geben, weil es weder den Welthandel noch den technischen Fortschritt gab. Wenn allerdings soeben von Wirtschaftsprognostik gesprochen wurde, so muss daran erinnert werden, dass wir das erste Prognostikon, das erste Buch der Prognosen, einem Arzt der Antike, dem berühmten Hippokrates, verdanken. Er ist mit diesem Werk nicht nur ein Begründer der medizinischen Kunst und Wissenschaft geworden, sondern auch ein Begründer der rationalen Zukunftsschau. Denn im Prinzip lehrte Hippokrates jene Wissenschaft der Beobachtung und der Wahrscheinlichkeitstheorie, die bis auf den heutigen Tag die fundamentale Basis jeder Vorhersage bildet. Kurz gefasst lautet die Aussage des Hippokrates nämlich: Wenn ein bestimmtes Symptom fast immer den gleichen Krankheitsverlauf nach sich zieht, dann kann aus dem Auftreten dieses Symptoms bereits auf den weiteren Verlauf geschlossen werden. Man muss beobachten, ob das Gesicht des Kranken sich selbst ähnlich geblieben ist. Das ist am besten. Am schlimmsten aber ist das, was der Ähnlichkeit am stärksten entgegengesetzt ist. Die Nase ist spitz, die Augen sind hohl, die Schläfen eingefallen, die Ohren kalt und zusammengeschrumpft. Und die Farbe des ganzen Gesichtes blass oder schwärzlich. Diese Beschreibung der Facies Hippocratica oder des Totengesichts findet sich auch noch in der modernen medizinischen Literatur. Ebenso wie sich manche Bauernregel oder Spruchweisheit zu einer meteorologischen Wahrscheinlichkeit oder zu einer soziologischen Gesetzmäßigkeit gemausert hat. Aber darüber hinaus hat die moderne Zukunftsforschung neue Aufgaben übernommen und neue Methoden zu deren Lösung ersonnen. Am meisten beeindruckt dabei den Laien das oft außerordentlich große mathematische Instrumentarium der Futurologen. Ihm verdanken wir Prognoseziffern, die bis hinter das Komma genau mit dem Computer errechnet sind und dadurch die Faszination mathematischer Präzision ausstrahlen. Die Fachleute, die derartige Extrapolationen oder andere moderne Prognoseverfahren anwenden, verabsäumen fast nie, diese Berechnungen mit unzähligen Kautelen zu versehen und in Fußnoten oder Appendizes, in Vorworten oder auch im Text selbst darauf hinzuweisen, dass alle diese Aussagen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen und nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit gelten. Aber sobald diese Prognosen dann in geraffter Form dargeboten und womöglich gar zur Schlagzeile werden, fallen alle diese Einschränkungen unter den Tisch und übrig bleibt eine simplifizierte Aussage. Das weitere Schicksal der Prognose, jeder Prognose, hängt nun davon ab, ob diese Vorhersage geglaubt wird und ob die Öffentlichkeit sich ihr fügt oder Widerstand leistet. Man spricht dabei gern von der Selbstverwirklichung oder Selbstvernichtung der Prognose. Und diesen beiden gegensätzlichen Resultaten liegt jeweils ein bestimmter psychologischer Vorgang zugrunde. Bei der sich selbst verwirklichenden Prognose richtet man das eigene Verhalten so ein, als wäre die Prognose eine gesicherte Aussage über die Zukunft und unterstützt dadurch unbewusst die Verwirklichung dieser Prognose. Einfachstes Beispiel: Ein Wirtschaftsaufschwung wird prognostiziert. Daraufhin werden Lager aufgestockt, der Konsum belebt sich, Investitionen werden getätigt. Der Aufschwung ist da. War eine Prognose allerdings von vornherein zu fehlerhaft, dann lässt sie sich auch durch bereitwillige Gläubige nicht verwirklichen. War sie an sich richtig, kommt aber von einer Stelle, der man misstraut, dann kommt es ebenfalls zu keiner Selbstverwirklichung. Im Übrigen hat Oskar Morgenstern, der Erfinder der Spieltheorie, schon vor einem halben Jahrhundert überzeugend nachgewiesen, dass es eine sich genau erfüllende Wirtschaftsprognose nicht geben kann. Denn im Augenblick ihrer Verlautbarung löst sie bereits Aktionen aus, die zu einer vorzeitigen Realisierung und zur Übererfüllung drängen. Berücksichtigt man aber die vermutete Reaktion schon in der Prognose, dann sieht die Prognose wieder anders aus und hat wieder andere Auswirkungen und so fort, ad infinitum. Wenn alle Welt glaubt, dass der Dollarkurs binnen Jahresfrist um 10% steigen wird, dann werden alle Dollars kaufen und der 10%ige Anstieg wird schon viel früher erreicht werden. Die sich selbst widerlegende Prognose ist anderer Art. Es wird abermals von autoritativer Seite eine wahrscheinliche Entwicklung aufgezeigt, die allgemein unerwünscht ist. Es entstehen nunmehr aktive Gegenkräfte, die energisch bestrebt sind, die befürchtete Entwicklung im Keim zu ersticken. Es wird etwa Schulraumnot prognostiziert, worauf emsig neue Schulen gebaut werden und der Engpass ausbleibt. Die Prognose hat sich damit selbst widerlegt. Genau genommen hat sich allerdings eine Prognose niemals selbst widerlegt oder auch selbst erfüllt, denn sie führt ja kein Eigenleben. Was vielmehr geschieht, ist eine Reaktion der Entscheidungsträger auf die Prognose. Und diese Reaktion mag dann eben zur Erfüllung oder zur Widerlegung der Prognose führen. Weite Bereiche des sozialen Lebens sind allerdings einer wissenschaftlich fundierten Zukunftsforschung fast völlig entzogen. Was etwa die erwarteten technischen Neuerungen anlangt, so schreibt dazu Hermann Lübbe in seinem Werk Theorie und Entscheidung. Gegen den Enthusiasmus des futurologischen Griffs nach der Zukunft ist zu erinnern, dass wir zu keiner Vergangenheit über unsere gesellschaftliche Zukunft weniger wussten als heute. Oder umgekehrt formuliert, zu jeder früheren Zeit war es leichter als heute zu sagen, wie die Welt von morgen aussehen werde. Es gilt ja unverändert das Argument des Philosophen Karl R. Popper, dass unsere Möglichkeiten, den künftigen Zustand sozialer Verhältnisse von einiger Komplexität zu prognostizieren, in demselben Maße schwinden, in welchem die moderne Wissenschaft in das Ensemble der den sozialen Prozess steuernden Faktoren einrückt. Die Wissenschaft ist Bedingung unserer Existenz selbst, im physischen Sinn. Was immer wir aber futurologisch über die Zukunft wissen mögen, eines gerade können wir mit Sicherheit nicht wissen, was wir nämlich künftig wissenschaftlich wissen werden. An einem aktuellen Beispiel erläutert, besagt diese Erkenntnis etwa Folgendes. Unser Leben im Jahre 1990, das Individuelle wie das Gesamtgesellschaftliche, wird in vieler Hinsicht davon abhängen, wie viel Energie in welcher Form zur Verfügung stehen wird. Gelänge es, bis dahin einen entscheidenden Fortschritt auf dem Gebiet der Sonnenenergieumwandlung, der Kernfusion, der Atommüllaufbereitung oder auf einem anderen, uns derzeit vielleicht noch kaum bekannten Sektor der Energiegewinnung zu erzielen, dann wäre eine ganz andere Rahmensituation gegeben, als wenn es zu einer ernsten Verknappung und gewaltigen Verteuerung der Energie käme. Aber gerade, weil wir heute im Jahre 1980 nicht wissen, was wir 1990 an technischem und physikalischem Wissen haben werden, sind unsere Prognosemöglichkeiten eng begrenzt. So hat ja selbst die relativ harmlose Erdölkrise von 1973 die Wachstumsprognosen der Weltwirtschaft drastisch widerlegt. Wobei es in diesem Fall ja nur unter Anführungszeichen, um politische Entscheidungen gegangen ist und nicht um wissenschaftliche oder technische Neuerungen. Die Abschätzung der Folgen technischer Neuerungen ist jedoch ein qualitativ ganz anderes Problem als das der politischen Entscheidungen, die zu allen Zeiten bei der Zukunftsgestaltung eine wichtige Rolle spielten, aber in ihrer Mehrzahl verhältnismäßig leicht rückgängig zu machen waren. Wenn man von Vernichtungsaktionen wie dem bethlehemitischen Kindermord oder der Abholzung der Urwälder absieht. Bis in die jüngste Vergangenheit boten die wissenschaftlichen und technischen Neuerungen keine besonderen Probleme, weil sie in ihren Auswirkungen räumlich, vor allem aber zeitlich, begrenzt waren. Der Wandel setzte vor etwa 200 Jahren ein, und zwar in zweifacher Art. Erstens wurden durch Dampfmaschine und mechanischen Webstuhl und in weiterer Folge durch Eisenbahn, Schreibmaschine und Elektrizität die beruflichen und sozialen Strukturen verändert. Man übersieht so oft, dass die Emanzipation der Frau mit der Erfindung der Schreibmaschine und des Telefons begonnen hat. Zweitens aber wurden durch den Bau des Suezkanals jene kontinentweiten ökologischen Veränderungen erstmals möglich, die heute eine immer größere Gefahr bilden. Dabei handelt es sich einerseits um unbeabsichtigte, unerkannte oder unterschätzte Nebenwirkungen technischer Maßnahmen, die als nützlich und wertvoll angesehen werden. Nunmehr schon klassisches Beispiel: der Aswan-Damm am Nil in Oberägypten, dessen Nutzen unbestreitbar ist, dessen Nachteile aber diesen Nutzen zumindest zu einem erheblichen Teil aufwiegen. Andererseits treten Nebenwirkungen auch durch die Summierung winzigster Einzeleffekte auf. Bekanntestes Beispiel hierfür: die Spraydose, deren Treibgase möglicherweise in der Erdatmosphäre irreversible Schädigungen auslösen können. Und schließlich gibt es auch Wirkungen und Nebenwirkungen, die zwar genau bekannt sind, über deren praktische Bedeutung für das künftige Leben der Menschheit aber keine einheitliche Auffassung erzielt werden kann. Schulbeispiel: die Atomkraftwerke und der atomare Müll. Zahllose, an sich nützliche, notwendige, hygienische, soziale oder sonst wie positive Maßnahmen und Einzelaktionen können durch ihre Summierung zu höchst unerwünschten Nebeneffekten führen. Ganz zu schweigen von den Produktionsstätten, bei denen zwischen Arbeitsplatzsicherung und Umweltgefährdung nur allzu oft ein kritisches und häufig unlösbares Spannungsverhältnis besteht. Soll man einen Betrieb mit 1000 Beschäftigten durch verbesserte Umweltschutzmaßnahmen in den Bankrott treiben? Ja oder nein? Die richtige Antwort, sofern es eine solche gibt, kann nur aufgrund der jeweiligen besonderen Lage gefunden werden. Und für die abschließende Beurteilung müsste jene Spezialwissenschaft der Zukunftsforschung maßgebend sein, die bei uns und in unterschiedlichem Maße in aller Welt noch sehr im Argen liegt. Die technologische Folgeabschätzung, das Technological Assessment. Und warum liegt diese Kunst und Wissenschaft der Gefahrenabschätzung so sehr im Argen? Der Futurologe Bruckmann und der Jurist Raschauer geben auf diese Frage eine nüchterne, wenn auch recht deprimierende Antwort. Bevor wir nach irgendjemandem suchen, den wir dafür anklagen können, dass derartige Untersuchungen bisher fast immer unterblieben sind, denken wir einmal darüber nach, wer solche Analysen hätte in Auftrag geben sollen. Ernüchtert stellen wir fest, dass es stets eine ganze Reihe von Institutionen gibt, die daran interessiert sein könnten, dass eine Technology Assessment Untersuchung unterbleibt. Aber als Auftraggeber für eine solche Analyse fallen uns bestenfalls machtlose Gruppen, wie etwa Umweltschutzvereine ein. Vorkämpfer für den kurzfristigen Nutzen gibt es genug. Anwälte der Ungeborenen, wie Robert Jung sie nennt, sind bestenfalls ein paar Literaten. Es liegt aber nicht bloß am Fehlen der uneigennützigen oder verantwortungsbewussten Auftraggeber, wenn die technologische Folgeeinschätzung fast völlig unterbleibt. Es liegt auch daran, dass die befragten Fachleute, wenn es je zu einer solchen Diskussion um die Folgen kommt, und etwa im Falle der Kernkraftwerke und des Atommülls ist es seit Jahrzehnten zu solchen Diskussionen gekommen, dass also diese Fachleute oft höchst unterschiedlicher Meinung sind. Und schlimmer noch, selbst dort, wo die Fachleute zu einer mehr oder minder einhelligen Meinung über die Zukunft gelangen, ist diese Prognose nur allzu oft falsch. Vor 15 Jahren etwa ist die nach ihren beiden Hauptautoren benannte Gordon-Helmer-Studie erschienen. Ein Meisterwerk gewissenhafter Zukunftsforschung. Mithilfe einer neu entwickelten Umfragetechnik, der von den Wissenschaftlern in leichter Selbstironie sogenannten Delphi-Methode, wurden in einem ausgeklügelten, mehrstufigen Umfrageverfahren sowohl Fachexperten als auch, wenn man sie so nennen will, allgemeine Zukunftsforscher aus aller Welt befragt, ihre Antworten miteinander verglichen und schließlich wurde festgehalten, welche Übereinstimmung erzielt wurde, für welchen Zeitpunkt, welches künftige Ereignis von der überwiegenden Mehrheit als verwirklicht angesehen wurde. Die meisten dieser Prognosen beziehen sich erst auf die beiden letzten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts. Aber eine ganze Reihe hätte doch schon bis 1980 realisiert werden sollen. Nach dieser Studie war die überwiegende Mehrheit der Befragten überzeugt, dass bis spätestens 1980 folgende Entwicklungen und Ereignisse eintreten würden. Eine ökonomisch vertretbare Entsalzung des Meerwassers. Übersetzungscomputer und weite Verbreitung einfacher Lehrcomputer. Die Automation der Büroarbeit und der Dienstleistungen wird so rasch fortschreiten, dass bis etwa 1975 25% der im Zeitpunkt der Studie in diesen Zweigen Beschäftigten ihre Posten verlieren werden. Eine bemannte Weltraumstation mit 10-Mann-Besatzung wird bis spätestens 1975, vermutlich aber schon früher, die Erde umkreisen. Bis dahin wird auch eine mehrfach verwendbare Raumrakete zur Verfügung stehen. Etwa im Jahr 1975 wird ferner die erste halbpermanente Basis auf dem Mond eingerichtet werden, in der sich 2 Mann einen Monat lang aufhalten werden. Noch vor 1980 wird es zu einem bemannten Flug rund um Venus und Mars kommen. Eine ständige Basis auf dem Mond, rund 10 Mann Besatzung mit fallweiser Ablösung, wird im Jahre 1982 errichtet werden. All diese Vorhersagen haben sich als falsch erwiesen. Und auch von der Dauerstation auf dem Mond, die für das Jahr 1982 vorhergesagt wurde, können wir das heute wohl schon sagen. Was nicht offenkundig falsch daran war, ist zumindest mehrdeutig. So gibt es etwa durchaus Computerprogramme, die halbwegs brauchbare Rohübersetzungen liefern. Aber ob man deswegen schon davon sprechen kann, es gebe nunmehr automatische Sprachübersetzung, ist Ansichts- und Auslegungssache. Ähnlich ist es mit den Massenentlassungen in den Büros. Zweifellos haben in manchen Abteilungen viele Angestellte ihre Arbeitsplätze verloren, als Computer in vermehrtem Ausmaß für Rechenarbeiten eingesetzt wurden. Aber insgesamt ist die Anzahl der Büroangestellten nicht zurückgegangen. Aber hören wir uns noch einige weitere Vorhersagen dieses Prognostikergremiums an, das sich, ohne alle Ironie, aus so ziemlich allen Experten zusammensetzte, die Rang und Namen hatten. Bis 1980 vollautomatisierter Bibliotheksbetrieb. Nach den gewünschten Schlagworten werden Titel ausgehoben und Seiten reproduziert. Die Weltbevölkerung des Jahres 2000 wird bei 5 Milliarden liegen, gewiss aber unter 5,7 Milliarden. Der Schnellbahnverkehr im Nahbereich der Städte wird noch vor 1980 vollautomatisch abgewickelt werden. Und so weiter und so fort. Fügen wir der Fairness halber hinzu, dass immerhin die erste Mondlandung und die Entwicklung der empfängnisverhütenden Pille ziemlich präzis vorhergesagt wurde. Viel mehr bleibt allerdings an echter Trefferausbeute kaum übrig. Wie kommt das? War etwa die Methode falsch? Damit kommen wir wieder zur zentralen Frage aller Zukunftsschau. Ob nämlich das künftige Geschehen überhaupt und grundsätzlich der Vorherberechnung oder der Vorhersage zugänglich ist. Wir haben schon früher davon gesprochen, dass eine absolut zuverlässige Prognose nur unter der Annahme einer in allen Details vorherbestimmten Zukunft möglich wäre, dass diese Annahme aber mit dem modernen Weltbild unvereinbar ist. Ist jedoch die Zukunft prinzipiell offen und gestaltbar, ein Reich des Möglichen und nicht des Unvermeidlichen, dann kann jeder Prognose auch nur ein Wahrscheinlichkeitswert zuerkannt werden. Und gerade eine wissenschaftlich korrekt erstellte Prognose kann immer nur eine Wahrscheinlichkeitsaussage beinhalten. Diese unabdingbare Forderung der wissenschaftlichen Methodik führt freilich nur allzu leicht zu einem Missbrauch, der unter dem Deckmantel dieser Wissenschaftlichkeit letztlich nur die doppeldeutige Unverbindlichkeit der alten Orakel legitimiert. Der hohe Priester der wissenschaftlichen Futurologie tritt nämlich auf und sagt etwa Folgendes. Wir alle wissen doch, dass es keine unveränderlich gegebene Zukunft gibt. Ich wäre also ein Scharlatan und Lügner, wollte ich eine starre Prognose abgeben. Ich bin jedoch ein ernster Wissenschaftler und muss daher von allem Anfang an betonen, dass erstens meine Prognosen an gewisse Voraussetzungen und Rahmenbedingungen geknüpft sind und dass ihnen zweitens selbst innerhalb dieses Rahmens nur ein gewisser Wahrscheinlichkeitswert zukommt. In der Praxis besagt dies, dass erstens jede derartige Prognose an eine Vielzahl von Vorbedingungen geknüpft ist. Etwa an die berühmt-berüchtigte Ceteris Paribus-Annahme, dass alle nicht ausdrücklich genannten Umstände unverändert bleiben. Und dass zweitens der Spielraum der Prognose viel zu weiträumig wird, um überhaupt noch einen prognostischen Wert, eine echte Aussagekraft zu besitzen. Der Großmeister dieser Kunst, der Denkfabrikdirektor Hermann Kahn, etwa schreibt wörtlich: Bei Voraussagen auf lange Sicht muss man eine flache Wahrscheinlichkeitskurve der Trends einberechnen. Das heißt, keine einzige Folge von Ereignissen scheint wahrscheinlicher zu sein als eine Menge anderer möglicher Folgen. Folglich müssen wir zwischen ähnlich interessanten, wichtigen oder plausiblen Möglichkeiten eine willkürliche Auswahl treffen. Wir müssen also die Voraussagen zum Teil zurechtmachen. Freilich sollte unser bester Entwurf überraschungsfrei sein. Doch wäre es erstaunlich, wenn es in den nächsten 3 Jahrzehnten keine politischen und technischen Überraschungen gäbe. Auf diese Einleitung folgt dann die skizzierte Vorstellung einer weitgehend überraschungsfreien sogenannten Standardwelt. Aber selbst diese überraschungsfreie Standardwelt bietet weiten bis endlosen Spielraum. So soll etwa das Bruttosozialprodukt der Vereinigten Staaten pro Kopf im Jahre 2000 zwischen 4.000 und 15.000 Dollar liegen. Alle Zahlen auf der Basis des Dollarwertes von 1965. Für die Sowjetunion schwankt die Prognose zwischen 1.600 und 8.000 Dollar. Für China zwischen 100 und 1.000 Dollar. Das sind, wohlgemerkt in der überraschungsfreien Standardwelt, Prognosebereiche, deren niedrigster und höchster Wert um das 4- bis 10-fache auseinanderliegen. Selbst in der sogenannten überraschungsfreien Welt ist also schon sehr viel, ja beinahe alles möglich. Was aber dort doch nicht mehr untergebracht werden kann, hat selbstverständlich seinen Platz außerhalb jener überraschungsfreien Welt, von der uns ja der Prognosekünstler vorsichtshalber versichert hat, es wäre geradezu überraschend, wenn alles überraschungsfrei käme. Überraschend ist allerdings auch die jederzeit überprüfbare Tatsache, dass trotzdem erstaunlich viele Prognosen, zumindest kurz- und mittelfristig, verblüffend treffsicher sind. Auf diese Treffsicherheit basiert unter anderem das gesamte System der Versicherungen, von der privaten Hagelversicherung bis zur staatlichen Sozialversicherung. Schon heute kann nämlich mit großer Genauigkeit und hoher Wahrscheinlichkeit zum Beispiel vorherberechnet werden, wie viele Menschen im übernächsten Jahr im Alter zwischen 70 und 75 Jahren an Krebs sterben werden, wie viele Selbstmörder es geben wird, wie viele Ehen geschlossen und wie viele geschieden werden. Die Methoden, die dieser Zukunftsschau zugrunde liegen, sind keine Geheimwissenschaft. Grundsätzlich handelt es sich dabei vor allem um die Weiterführung einer aus Erfahrungswerten zusammengestellten Zeitreihe, um die sogenannte Extrapolation eines Trends. Dieser Trend kann in Form einer simplen Daumenregel formuliert werden, etwa so, dass ausgesagt wird, der Energiekonsum wachse jährlich um rund 5%. Oder aber man stellt komplizierte Modelle auf, die mathematisch weit anspruchsvoller aussehen, ohne freilich deswegen richtiger sein zu müssen. Wir wollen und können hier nicht auf schwierigere Verfahren der Prognosemathematik eingehen, aber eines muss in diesem Zusammenhang festgestellt werden. Grundsätzlich ist es stets möglich, durch eine beliebig große Zahl von Erfahrungswerten eine mathematisch genau definierte Kurve zu legen, die sich auch in alle Zukunft weiter verlängern lässt. Allerdings besteht nicht die mindeste Gewähr dafür, dass sie diesem prognostizierten Verlauf tatsächlich folgen wird. Im Gegenteil. Je komplizierter der errechnete Kurvenverlauf, umso sicherer ist damit zu rechnen, dass er in Zukunft anders geartet sein wird. Mit aufwendigen Computerberechnungen kann man daher zwar Zukunftsdaten errechnen, die bis weit hinter die Dezimalstelle genau ausgedruckt werden, aber todsicher falsch sind. Dennoch schrecken selbst durchaus intelligente und engagierte Konstrukteure von sogenannten Weltmodellen vor solchen aberwitzigen Spielereien nicht zurück. So ist unter anderem in der sonst teilweise recht lesenswerten Studie »Die Grenzen des Elends« einer lateinamerikanischen Futurologengruppe allen Ernstes zu lesen: Sofern die vorgeschlagene Politik zur Anwendung gelangt, könnten die Grundbedürfnisse Lateinamerikas im Jahre 1992 erfüllt werden. Die Lebenserwartung, sie lag 1960 bei 55,8 Jahren, wird im Jahre 2060 71,4 Jahre betragen. Die Säuglingssterblichkeit sinkt bis dahin auf 20,9 Promille. Das Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt steigt bis zum Ende der Modelldauer im Jahre 2060 auf 5.746 Dollar. Die Bevölkerung wächst von 208,4 Millionen im Jahre 1960 auf 759,2 Millionen im Jahre 2060. Diese Prognosen muss man buchstäblich auf der Zunge zergehen lassen, um den ganzen skurrilen Geschmack zu empfinden. Da werden über 100 Jahre hinweg Modellannahmen im Computer durchgespielt, deren Gültigkeit selbst für die Gegenwart anfechtbar ist. Und zuletzt werden für jene ferne Zukunft Zahlen von einer Präzision vorgestellt, wie sie selbst für das nächste Jahr nicht ernsthaft gegeben werden könnten. Wer die Bevölkerungszahl Lateinamerikas für das Ende des nächsten Jahres prognostizieren wollte, müsste einen Toleranzbereich von plus oder minus 1 bis 2 Millionen zugestehen. Aber hier wird für das Jahr 2060, ich wiederhole, 2060, nicht etwa eine Bevölkerung von rund 750 bis 770 Millionen vorhergesagt, sondern von exakt 759,2 Millionen. Der Aberwitz der anderen Zahlen, von der Lebenserwartung über die Säuglingssterblichkeit bis zum Pro-Kopf-Sozialprodukt, ist ebenso schlimm. Hier wird die Zukunftsforschung zum Computerdelirium. Beim Durchspielen eines ähnlichen Denkmodells für Asien sahen das zuletzt sogar die Autoren zögernd ein. Im Sektor Ernährung werden 2800 Kalorien im Jahre 1992 erreicht. Doch sinkt die Zahl im Jahre 2018 auf 2500. Erreicht im Jahre 2040 nur noch 1960 und sinkt dann rasch weiter auf ein Niveau, bei dem ein Überleben nicht mehr möglich ist. Die Modelldauer wurde hier auf das Jahr 2040 beschränkt, weil die Indikatoren von diesem Jahre an, insbesondere hinsichtlich der Lebenserwartung, kaum noch von Belang sind. Obwohl die Kalorienzahl, die der Sektor Ernährung liefert, unter dem Lebensminimum liegt, bleibt die Lebenserwartung, dank dem Beitrag der Sektoren Bildung und Wohnung, relativ hoch. Das erklärt sich daraus, dass die Funktion, die die Lebenserwartung mit den sozioökonomischen Variablen verbindet, eine kontinuierliche ist. Hier zeigt sich in erschreckender Deutlichkeit, zu welch grotesken Ergebnissen ein Computermodell führen kann. Unter den Annahmen dieses Modells würden die Asiaten zwar vom Jahre 2040 an binnen kürzester Zeit verhungern. Sie hätten aber dennoch eine hohe Lebenserwartung, weil die verbesserte Schulbildung und die gebesserten Wohnverhältnisse sie über den Hungertod hinwegtrösten können. Es ist also anzuraten, gerade den besonders anspruchsvollen und mathematisch komplizierten Weltmodellen aller Art mit besonderer Skepsis zu begegnen und stattdessen einige der einfacheren Vorhersagemodelle näher zu betrachten. Das Allersimpelste unter ihnen ist die Spruchweisheit des Ben Akiba: Nichts Neues unter der Sonne. Das ist eine Prognose, die vor Jahrhunderten eine gewisse Geltung beanspruchen konnte, die aber heute nur für die kürzestfristigen Vorhersagen heranzuziehen ist, etwa in der Art, dass morgen und übermorgen so ziemlich die gleichen Situationen gegeben sein werden wie gestern und vorgestern. Was über diesen allerengsten Zeitraum hinausreicht, ist nur in seltenen Fällen annähernd stationär. Zumeist zeichnet sich eine fallende oder steigende Tendenz ab, ein Trend. Ein solcher Trend lässt sich, wie schon erwähnt, in die Zukunft weiterführen, extrapolieren. Aber je ferner diese Zukunft ist, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann vorher schon eine Trendumkehr stattfinden muss. Weder die Lebenserwartung noch der Energiekonsum, weder die Zahl der Kraftfahrzeuge noch die der Hochschüler kann ins Unendliche wachsen und auch nicht unter Null sinken. Über kurz oder lang neigen daher alle Trendkurven entweder zu einer Verflachung oder zu einer Umkehr. Und die Kunst des Prognostikers oder die Weisheit des Futurologen besteht dann eben darin, vorherzusehen, wann und in welcher Weise es zu dieser Veränderung kommen wird. Ein schönes Beispiel bieten etwa die Liniennetze der Eisenbahnen. Im Jahre 1850 gab es in Europa rund 23.500 Kilometer Schienen. 1860 schon mehr als das Doppelte, 1870 mehr als das Vierfache. Zu diesem Zeitpunkt hätte man gestützt auf die bisherige Entwicklung für 1880 das Achtfache, für 1890 das 16-fache, für 1900 das 32-fache der ersten Zahl prognostizieren können. Also ein exponentielles Wachstum mit jeweiliger Verdoppelung innerhalb von 10 Jahren. Für 1880 wäre diese Prognose noch annähernd richtig gewesen. 1890 war sie schon grob falsch. Und mehr noch, ein Sättigungspunkt war beinahe erreicht. Und von nun an wuchs das Schienennetz nur noch ganz langsam. Ja, um die Mitte des 20. Jahrhunderts kam es zu Stilllegungen und das Bahnnetz schrumpfte. Man hat versucht, auch diese und ähnliche Erfahrungstatsachen in mathematische Form zu bringen und hat dabei vor allem den sogenannten Sättigungskurven einen hohen prognostischen Wert zugeschrieben. Nun ist aber zwar die Formel für eine solche Kurve verhältnismäßig einfach, ihre richtige Anwendung für einen bestimmten Bereich aber erfordert nicht nur fundiertes Wissen über das betreffende System, sondern darüber hinaus auch den Mut zu einer subjektiven Beurteilung dieses Systems. Ernst Gemacher hat das in seiner Studie über Methoden der Prognostik so ausgedrückt. Das Problem aller Kurvenangleichungen kann nicht darin liegen, eine Funktion zu finden, die genau den Daten entspricht, sondern eine, die den Daten in vertretbarer Art gerecht wird und glaubwürdig, das heißt sinnvoll erscheint. Einfache Form, Glätte und Symmetrie sind wahrscheinlich die wichtigsten Leitlinien in der Praxis komplexer Extrapolationen. Dazu treten dann inhaltliche Überlegungen, also Annahmen über die Eigenheiten des erfassten Systems. Vielleicht die wichtigste inhaltlich definierte Funktion ist die Sättigungskurve, die einen sich exponentiell steigernden Wachstumsprozess annimmt, der mit zunehmender Annäherung an eine gegebene Obergrenze wieder allmählich abflaut. Die Wahl eines Wachstumsmodells schließt sehr weitreichende Hypothesen über das System in sich. Doch de facto wird in der Prognostik nicht selten eine Sättigungskurve ohne jede systemtheoretische Überlegung angewandt, als bloße mathematische Lösung. In einem Nebensatz ist hier schon das zentrale Problem all dieser Sättigungskurven angeklungen, nämlich bei der Erwähnung der gegebenen Obergrenze. Diese Obergrenze ist ja nicht gegeben im Sinne einer gegebenen Tatsache, eines realen Datums, sondern es handelt sich dabei um eine vom Zukunftsforscher in das Modell eingegebene Annahme. Ist diese Annahme falsch, dann ist zwangsläufig auch der Verlauf der errechneten Sättigungskurve falsch. Wenn etwa angenommen wird, die Weltbevölkerung werde sich bei einer bestimmten Höhe einpendeln, dann mag man diesen Plafond bei 8, 12, 15, 20 oder 30 Milliarden Menschen annehmen und als Zeitpunkt die Jahre 2020, 2050, 2080 und so weiter. Auf jeden Fall aber handelt es sich um eine grundsätzlich unbeweisbare Annahme. Selbst vermeintlich einfache Sättigungskurven haben sich als nicht ganz so einfach erwiesen. Ein Kraftfahrzeug pro Familie genügt offensichtlich nicht. Wie ist es mit den Farbfernsehgeräten, den Tonbandgeräten, den Videorekordern, den Geschirrspülmaschinen? Die Vorstellung von irgendwelchen Grenzen des Wachstums entspricht freilich nicht jenem sogenannten Fortschrittsdenken, das, entgegen der ursprünglichen qualitativen und geistigen Bedeutung, den quantitativen und technischen Fortschritt des Mehr, Rascher und Weiter zum Inhalt hat. Gerade die leidenschaftlichsten Verfechter eines solchen Fortschrittsdenkens haben freilich derartige Prognosen selbst ad absurdum geführt. So berichtet Robert Ayres in seinem Werk Prognose und langfristige Planung in der Technik. Mehrere populärwissenschaftliche Schriftsteller haben das Verfahren der Extrapolation durch eine einhüllende Kurve angewendet, um einige fundamentale Prognosen zu rechtfertigen. Einer der Autoren stellt fest, dass die Zuwachsrate einer Reihe von Leistungskenngrößen sich offensichtlich noch vor dem Jahre 2000 asymptotisch einem unendlich großen Wert nähert. Wendet man etwa die Einhüllende auf Fahrzeuggeschwindigkeiten an, so scheint es, als ob um das Jahr 1982 die Lichtgeschwindigkeit erreicht werden könnte. Aus der Entwicklung der Lebenserwartung schließt der Autor, dass jemand, der nach dem Jahre 2000 zur Welt kommt, ewig leben wird. Unter Anwendung einer Trendkurve argumentiert er, dass um das Jahr 1981 ein einzelner Mensch eine Energiemenge kontrollieren wird, welche der des gesamten Sonnensystems entspricht. Diese letzte Extrapolation bezieht sich allerdings nicht auf die Verfügbarkeit von Primärenergien, sondern ist über die Waffentechnik errechnet. Legt man nämlich eine entsprechend zurechtgemachte Kurve von der Sprengkraft des Schwarzpulvers durch die der schwersten Geschütze des Ersten Weltkriegs und weiter durch die Luftminen des Zweiten Weltkriegs zur Atombombe und zur Wasserstoffbombe, dann kann man tatsächlich zu der abstrusen Aussage gelangen, dass bis 1981 ein einzelner Mensch gleichsam auf Knopfdruck mehr Energien auslösen kann, als es auf der Erde oder auch in unserem ganzen Sonnensystem überhaupt gibt. Eines ist nicht nur aus diesem aberwitzigen Beispiel, sondern auch schon aus vielem des Vorhergesagten offenkundig geworden. Mit der Rechenkunst allein geht es nicht. Auch wenn es durch die modernste Computertechnik möglich geworden ist, weit mehr Korrelationen und Interdependenzen zahlenmäßig zu verarbeiten, darzustellen und in die Zukunft hinein zu projizieren, als es einem noch so großen Team fähiger Wissenschaftler mit einfacheren Methoden je möglich gewesen wäre. Zur Mathematik und zur Datenverarbeitung muss sich stets die Systemanalyse gesellen. Und Systemanalyse heißt letztlich nichts anderes als gesunder Menschenverstand plus Fingerspitzengefühl plus beste Kenntnisse plus Fantasie. Was auf den ersten Blick recht unverfänglich erscheint, nämlich dieses Nebeneinanderstehen von Kenntnissen und Fantasie, das entpuppt sich bei näherem Hinsehen als das große Dilemma der wissenschaftlichen Zukunftsforschung. Auch wenn man nämlich von der an sich schon abstrusen Forderung abgeht, die Futurologie müsse eine exakte Wissenschaft in der Art der klassischen Naturwissenschaften sein und sich auf die verständliche Forderung beschränkt, sie müsse mit wissenschaftlicher Methodik arbeiten, selbst dann gerät man unweigerlich an einen kritischen Punkt. Zur wissenschaftlichen Arbeit gehört es nämlich, nur mit Tatsachen und Erfahrungen zu arbeiten und Arbeitshypothesen nur von dieser Basis aus aufzustellen. Tatsachen und Erfahrungen aber stammen unvermeidlich aus dem Bereich der Vergangenheit. Und noch nie war es möglich, bloß aus dem Vergangenen das Künftige vorherzusagen. Jede gute Prognose bedurfte auch eines tüchtigen Schusses an schöpferischer Vorstellungskraft. Sogar die Erfahrung lehrt aber, dass Erfahrung allein für die Zukunftsschau nicht genügt. Bereitwillig geben alle ernstzunehmenden Futurologen zu, dass es etwa im Jahre 1900 auch den bestinformierten und mit den bestmöglichen Methoden arbeitenden Fachleuten unmöglich hätte gelingen können, die Ereignisse und die Erfindungen der nächsten 50 Jahre auch nur annähernd genau vorherzusagen. In die Prognostik muss also wohl oder übel auch die Fantasie, das Wunschdenken, die Tagträumerei eingehen. Extrem gesagt, um wirklich wissenschaftlich sein zu können, muss die Zukunftswissenschaft auch unwissenschaftliche Methoden einbeziehen. Das ist nicht zuletzt auch insofern berechtigt, als das Wunschdenken ja richtungweisend für die künftigen Entwicklungen sein kann. Man unterscheidet zuweilen zwischen zwei Hauptströmungen der Zukunftsforschung. Der einen, die vorwiegend empirisch und objektiv vorgeht und aufgrund der heutigen Trends und der heutigen Situation fragt, was wird morgen sein? Und der anderen, die subjektiv und visionär fragt, was soll morgen sein? Man hat diese auch normativ und jene explorativ genannt, weil die eine gleichsam Normvorschriften für die Zukunft aufstellt und ihre Vorhersage weitgehend darauf beschränkt, aufzuzeigen, wie diese künftigen Normen erreicht werden, während die andere aus Erfahrungswerten erkundet und erforscht, wie nach vermuteten Gesetzmäßigkeiten oder Regeln der weitere Verlauf des Geschehens sein wird. Was aber wie ein fundamentaler Gegensatz erscheint, hie vergangenheitsbezogenes Tatsachenweiterdenken, hie unbekümmertes Gedankenspiel mit der Utopie, das erweist sich letztlich als der Januskopf jeder brauchbaren Zukunftsforschung. Denn die Wünsche, Bestrebungen, Ideale und Zielvorstellungen müssen in jede Zukunftsprojektion eingehen, soll sie nicht zu einer primitiven Zahlenextrapolation entarten. Und die idealistischen Visionen müssen mit den Realitäten und den Erfahrungstatsachen in Übereinstimmung gebracht werden, soll die Futurologie nicht im Wolkenkuckucksheim landen. Wenn Futurologen so oft zu offensichtlich widersprechenden Äußerungen gelangen, so ist die Ursache nicht zuletzt darin zu suchen, dass schon über die realen Tatsachen keineswegs einheitliche Auffassungen bestehen. Dass aber vollends die unvermeidlichen subjektiven Einschätzungen der Entwicklung und auch die unterschiedlichen persönlichen Zielvorstellungen eben zu höchst andersartigen Resultaten führen müssen. Gleichgültig, ob diese Annahmen mathematisch formuliert und über einen Computer wiedergegeben oder nur verbal dargestellt werden. Ein Urteil, welche Prognose richtig und welche falsch war, lässt sich leider stets erst hinterher abgeben. Und selbst die Schlussfolgerung, dass dieser Prognostiker, der heute Recht behalten hat, nun auch in Zukunft Recht behalten wird, ist eher voreilig. Ist aber die richtige Prognose auch wirklich die richtige Prognose? Anders gefragt, ist die Verwirklichung einer Vorhersage der Beweis dafür, dass diese Prognose richtig konzipiert war? Ein gar nicht so kleiner Kreis elitärer Futurologen sagt nein. Die Qualität einer Prognose erweist sich nicht an ihrer Verwirklichung, sondern daran, ob sie sich verwirklicht hätte, wären ihre Annahmen aufrecht geblieben. Der Laie, der Praktiker und auch so mancher realistisch denkende Wissenschaftler lehnen eine derartige versponnene Ansicht aus dem Elfenbeinturm der Theorie allerdings entschieden ab. Oskar Morgenstern etwa, der Erfinder der Theorie der strategischen Spiele, erklärte in seinem Frühwerk über Wirtschaftsprognostik rundweg: Es darf hier keine Kompromisse geben. Jede Prognose muss wahr werden, sonst ist sie völlig wertlos. Da schwingt viel jugendliches Ungestüm mit. Und in dieser apodiktischen Form kann man die Prognostik gewiss nicht aburteilen. Aber als klare Kampfansage gegen jene Theoretiker der Prognostik, die hinterher feststellen wollen, ob eine Prognose richtig gewesen wäre, wenn die Realität anders gewesen wäre, gegen diese systematische Weltfremdheit tut ein solches hartes Wort schon gut. Im Übrigen hat Morgenstern mit diesen Worten auch die gesamte jetzt so beliebte futurologische Spielkunst mit variierten Szenarios und sogenannten kanonischen Variationen verurteilt, bei der dutzendweise alternative Prognosen angeboten werden, von denen dann zwangsläufig die eine oder andere stimmen muss. Aber es ist eben sehr bequem, wenn man sich an den Schreibtisch zurückziehen und sich in seine Formelspiele verlieren kann, ohne auf die böse Wirklichkeit Bedacht nehmen zu müssen. Oder gar auf die bösen Politiker. So erklärt etwa Wilhelm Fuchs, der mit viel mathematischem Aufwand sogenannte Formeln zur Macht zu erarbeiten versucht hat, an einer Stelle seines jüngsten Buches verdrossen: Kosmische, biologische und politische Katastrophen kann man im Rahmen der hier behandelten Fragenbereiche überhaupt nicht oder nicht in einer bestimmten Richtung prognostizieren. Wirtschaftskonjunkturen, die von außerordentlich vielen und sehr verschiedenen materiellen und psychologischen Faktoren abhängig sind, von Jahr zu Jahr auch nur leidlich sicher zu prognostizieren, ist so etwas wie ein Versuch am untauglichen Objekt. Schließlich und mit am wichtigsten ist im Auge zu behalten, dass man Politik nicht voraussagen kann. Regierungswechsel, sei es durch Wahlen oder revolutionäre Ereignisse, Ausfall maßgebender Persönlichkeiten etc., können über Nacht Verhältnisse grundlegend ändern. Man ist versucht, versonnen zu nicken und an den Ausfall maßgebender Persönlichkeiten etwa im Iran zu denken. Und wer ein guter Philosoph oder ein belesener Aphorismenfreund ist, mag an Pascals Ausspruch denken, wonach das Antlitz der Welt anders aussehe, wäre die Nase der Kleopatra etwas kürzer gewesen. Aber es geht wohl zu weit, einerseits die weltpolitische Zukunft in simple Formeln bannen zu wollen und im gleichen Atemzug andererseits die Politiker dafür verantwortlich zu machen, wenn diese Formeln sich als grundfalsch erweisen. Immerhin, es fällt auf, dass selbst jene Futurologen, die mit großem Zahlenaufwand und mit kompliziertesten Methoden den Eindruck von Präzision zu erwecken versuchen, gleichzeitig betonen, eine zuverlässige Vorhersage sei grundsätzlich unmöglich. Wenn aber selbst die Prognostiker und Futurologen an ihrer Kunst oder ihrer Wissenschaft so sehr zweifeln, dann erhebt sich doch letzten Endes allen Ernstes die Frage, ob die Zukunft nicht etwas viel zu Wichtiges ist, als dass man sie den Zukunftsforschern überlassen könnte? Auf diese Frage gibt es mehrere Antworten. Eine davon ist beruhigend, indem sie feststellt, die Zukunftsforscher gestalten ja nicht die Zukunft, sondern bemühen sich nur, etwas von ihr zu erspähen. Eine zweite Antwort ist weniger beruhigend, denn sie fordert zum Mitdenken auf. Diese Antwort lautet, ja, die Zukunft ist nicht nur Sache der Futurologen, sondern unser aller Anliegen, denn sie ist unser aller Zukunft. Und je mehr sich die Politiker in die bequeme Abhängigkeit von futurologischen Gutachten begeben, umso mehr müssen wir uns selbst die eigenen Köpfe über die Zukunft und ihre Gestaltung zerbrechen. Selbst wenn dabei nicht immer sehr viel Nützliches herauskommt. Oder vielleicht sollten wir besser sagen, selbst wenn dabei nicht immer ein richtiges Resultat herauskommt, das uns einen unmittelbaren Nutzen verschafft. Denn nützlich, im vollen weiten Sinne des Wortes, ist die Beschäftigung mit der Zukunft zweifellos. Und diese Beschäftigung, dieses zukunftsorientierte Denken und Überlegen ist es, unserer Meinung nach, was den eigentlichen Zweck der Zukunftsstudien ausmacht. Denn so sehr wir auf Seiten Oskar Morgensterns standen, als es galt, gegen blutleere Wissenschaftstheorie Stellung zu nehmen, so sehr müssen wir seine Behauptung ablehnen, jede Prognose sei wertlos, die sich nicht genau erfülle. Der eigentliche Sinn und Wert der Zukunftsforschung liegt überhaupt nicht in der Erstellung mehr oder minder detaillierter Prognosen. Die Interfutures-Gruppe, ein Team von 15 Zukunftsforschern, das im Auftrag der OECD unter der Leitung von Jacques Lesurne die wahrscheinliche Entwicklung in den nächsten 20 Jahren studierte, stellte klipp und klar fest, es ist unmöglich, auch nur mit einiger Sicherheit das Pro-Kopf-Einkommen, die Nahrungsmittelreserven, die Industrieproduktion oder irgendeine andere Variable für das Jahr 2000 vorherzusagen. Die von uns geschätzten Werte ergeben sich aus einem unvollkommenen Wissen über die derzeitigen Zusammenhänge in der Weltwirtschaft und aus Annahmen, wie sie unter ganz bestimmten Gegebenheiten weiterverlaufen könnte. Aber die genauen Daten sind nicht wichtig. Ihre wahre Bedeutung liegt darin, dass sie uns Einblick vermitteln können in die möglichen Auswirkungen einer Verstärkung oder Abschwächung des einen oder anderen derzeitigen oder für die Zukunft vermuteten Trends. Um diesen Einblick in mögliche qualitative Veränderungen geht es, nicht aber um den oberflächlichen Anschein einer trügerischen Präzision. Das Ziel der Vorschau ist es, das Bewusstsein der Öffentlichkeit dafür zu wecken, dass es eine Vielzahl möglicher Zukünfte gibt und dass die Welt des Jahres 2000 weitgehend geformt sein wird durch die gesellschaftlichen Entscheidungen der nächsten paar Jahre. Wenn auf diese klugen Worte dann 6 Szenarios folgen, die einander ausschließen und von denen, wie die Autoren sehr wohl wissen, keines genau in der beschriebenen Form sich verwirklichen wird, dann muss man sich gemäß dieser Anleitung eben bemühen, den Sinn im Unsinn zu finden. Und letztlich ist dieses suchende Bemühen selbst der wahre Sinn der Zukunftsforschung. Die Fähigkeit, über das Allernächste hinausdenken zu können, ist dem Menschen gegeben. Seine Bereitschaft, diese Fähigkeit nach bestem Wissen und Gewissen zu nützen, ist heute mehr denn je tiefste und wichtigste menschliche Verpflichtung. Von den Orakeln der Antike sagten die klugen Zeitgenossen, Apoll, der Gott der Orakelstätten, fasse seine Botschaften mit Absicht so vieldeutig, um die Empfänger zum Nachdenken zu zwingen. Mit den modernen Orakeln der Futurologen ist es nicht anders. Ihr Sinn liegt nicht im Wortlaut der Prognose und nicht in den Formeln der Kurven und den Zahlenwerten der Korrelationen. Ihr Sinn liegt in der geistigen Mitarbeit an der Gestaltung der Zukunft. Und Zukunft ist alles, was nicht schon Vergangenheit ist. Moderne Orakel. Vom Sinn und Unsinn der Zukunftsforschung. Helmut Swoboda war der Autor der 5. Folge unserer Reihe Aufgabe Umwelt. Die 6. Folge senden wir heute Abend um 22 Uhr. Sie trägt den Titel Verhalten zum Untergang. Kurt Bammer befasst sich mit den psychischen Determinanten des sogenannten Fortschritts. Bis zum Beginn der nächsten Sendung hören Sie das Vivace aus der Trio-Sonate C-Dur von Johann Joachim Quanz. Es spielt das Reihquartett. Musik.